Die technischen Vorbereitungen sind abgeschlossen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Demnach sind türkische und amerikanische Kampfjets bereit für einen gemeinsamen Einsatz gegen IS-Milizen in Syrien und im Irak. Noch aber sind viele Einzelheiten des Einsatzes nicht geklärt oder sogar umstritten zwischen der Türkei und den USA. Ein wichtiges Ziel der geplanten Operation ist, die Truppen des sogenannten Islamischen Staates aus dem Norden Syriens zu verdrängen. Dort kontrolliert der IS bislang große Gebiete direkt an der Grenze zur Türkei. Sobald die IS-Truppen von dort verdrängt sind, will die Türkei diese Gebiete im Norden Syriens in sogenannte Sicherheitszonen umwandeln. Die USA stehen diesen Plänen allerdings skeptisch gegenüber. Mit der Einrichtung von Sicherheitszonen will die Türkei verhindern, dass die Milizen der syrischen Kurden die Kontrolle über diese Gebiete im Norden Syriens erringen. Allerdings erheben die kurdischen Milizen Anspruch auf genau diese Gebiete. Seit mehr als einem Jahr kämpfen die kurdischen Milizen bereits gegen den IS. Anfang dieses Jahres konnten die kurdischen Milizen die Grenzstadt Kobane vom IS zurückerobern. Die kurdischen Milizen in Syrien arbeiten eng mit der PKK zusammen und werden deshalb von Ministern der türkischen Regierung oft als Terroristen bezeichnet. Außenminister Çavuşoğlu betonte, die türkische Armee werde nicht nur gegen den IS vorgehen, sondern weiterhin auch gegen die PKK. Çavuşoğlu sagte auch, in den geplanten Sicherheitszonen im Norden Syriens sei kein Platz für die kurdischen Milizen. Stattdessen sollten in den Sicherheitszonen moderate, oppositionelle Kräfte aus Syrien die Kontrolle übernehmen. Çavuşoğlu sagte allerdings nicht, welche Gruppen genau er damit meint.